D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Saudi-Arabien hat seinen eigenen Twitter-Aufschrei. Ja? Ein Hashtag namens Bist du mit einer Frau verheiratet, die nicht kochen kann? Ich kann es nur übersetzt auf Deutsch sagen, weil kann ich sonst nicht aussprechen. Aber Hashtag Bist du mit einer Frau verheiratet, die nicht kochen kann, macht gerade die Runde in Saudi-Arabien. Es hat sich eine nationale Twitter-Debatte entzündet über die Rolle der Frau. Martina Schulte hat es für uns verfolgt. Was genau wird denn, Martina, unter diesem Hashtag so getwittert? Also Rezepte ja wahrscheinlich nicht. Nee. Also erstmal, es ist nicht das erste Mal, dass der Hashtag Bist du mit einer Frau verheiratet, die nicht kochen kann, in Saudi-Arabien trendet. Aber letzte Woche ging es da halt so richtig ab. Da schrieben eben Männer, dass sie nie eine solche Frau heiraten würden, dass die Frau in die Küche und ins Haus gehört. Andere twitterten, eine Frau solle erstmal ein Jahr lang kochen lernen und dann beweisen, dass sie es wert ist, von ihnen geheiratet zu werden. Ja, also kommt bestimmt gut an bei den Frauen in Saudi-Arabien, ne? Ja, also der letzte Tweet hatte zumindest 217 Retweets und 57 Favorites. Es waren wohl dann eher Männer. Aber er forderte natürlich auch den ein oder anderen Widerspruch von weiblichen Twitterati raus. Also Al-Saidi schreibt hier, belustigt über den Verfasser des Tweets, How are you, my grandmother? Sehr schön. Also diese Tweets haben wirklich eine Diskussion ausgelöst. Ja, also eigentlich fast schon so eine kleine Aufschreidebatte wie bei uns. Also viele User fanden die Tweets der Männer geradezu mittelalterlich. Eine Frau namens Nina, die twittert hier, die Tatsache, dass das trendet, lasse sie ihre Hoffnung in die saudischen Männer verlieren. Und Masa Nami, die meint, nur in unserer Gesellschaft findet man Hashtags, die so messed up sind wie dieser. Eine andere Nutzerin fragt sich, ob das nicht ein Hashtag aus dem letzten Jahrhundert ist und twittert hier, 1920 hat angerufen und will seinen Hashtag zurück. Und eine andere Nutzerin namens Ruma, die schreibt hier, wenn dein größtes Problem das Essen ist, dann bleib doch zu Hause bei deiner Mama. Richtig so. Sind es denn nur Frauen, die gegen diesen Hashtag twittern? Nein, und das eben ist das Erstaunliche. Es sind auch viele Männer, die finden das in Saudi-Arabien scheinbar nicht mehr zeitgemäß. Also Mohammed Maxi, der fragt hier zum Beispiel bei Twitter provokant zurück, würdet ihr einen Mann heiraten, der nicht arbeitet? Und ein sehr süß aussehender junger Typ aus dem Libanon, Hassan, der hat sich auch in die Debatte eingeschaltet, der twittert hier, natürlich würde ich eine solche Frau heiraten, solange sie Pizza und Donuts mag. Zumindest auf dem Profilbild sehr traditionell wirkender Saudi namens Ali Al-Hajj Nasser gibt zu bedenken, die wichtigere Frage ist doch nicht, ob sie kochen kann, sondern wird sie meine Kinder gut aufziehen? Und ein anderer männlicher Nutzer namens Ayman, der fragt hier die Männer, sag mal, sucht ihr eigentlich eine Frau oder sucht ihr eine Köchin? Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die sich viele Frauen in Saudi-Arabien jetzt stellen. Wahrscheinlich nicht nur in Saudi-Arabien. Sondern auch bei uns. Sollen sich auch hier bei uns manchmal Frauen stellen. Aber jedenfalls in Saudi-Arabien wird das auf jeden Fall auch gefragt. Also Fatima twittert hier, wenn es dir in der Ehe nur ums Kochen geht, solltest du doch dein Dienstmädchen heiraten. Und andere, die drücken das noch deutlicher aus. Katara twittert hier 12 Jahre Schule, 4 Jahre Uni, als nächstes der Master und der PhD. Ich habe doch nicht in meine Bildung investiert, um für dich zu kochen. Wieder andere Frauen meinen, es sei doch das Problem der Männer, dass sie nicht kochen können. Eine twittert hier, wenn du nicht mein Sandwich machen kannst oder Wäsche waschen, dann sollte ich mir halt eher Sorgen machen über dich. Und Sarah Kurier-Barbett, die haut hier noch so einen richtigen Joke raus. Die sagt hier, sag mal, weißt du, wie man Männer nennt, die kein Mädchen heiraten wollen, das nicht kochen kann? Single. Ja, das ist Saudi-Arabien. Richtig so. Bist du mit einer Frau verheiratet, die nicht kochen kann? Ist gerade Trending Topic bei Twitter in Saudi-Arabien. So rum funktioniert's. Vielen Dank, Martina. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?